Schön. Also dann wollen wir jetzt mal mit der theoretischen Prüfung beginnen. Bitte, ja, kommen Sie doch mal bitte nach vorn hier. Nein, nein, da der Herr mit der Lederjacke. Kommen Sie mal nach vorn. Ihre Jacke können Sie vielleicht da hinhängen. Da sind ja diese Haken. Es ist ja schrecklich heiß hier. Es ist ja direkt wie in der Sauna. Ich muss da gleich mal Bescheid sagen lassen. So, wie ist Ihr Name bitte? Also, wie ich heiße? Ja, bitte. Tichtmeier, ne? Ist mein Name. Schön, Herr Tichtmeier. Ich bin Diplom-Ingenieur Schraube vom Überwachungsverein. Und also, wir beiden müssen uns ja jetzt mal ein bisschen unterhalten. Sie wollen sich ans Steuer eines PKW setzen? Nein, entschuldigen Sie. Führerschein, ne? Wollte ich machen, nicht? Also, dass ich den heute gerne von Ihnen da hätte, nicht wahr? Ja, nur Gott, das ist ja dann die Vorbedingung, nicht wahr? Also, wir wollen aber jetzt feststellen, ob Sie die Regeln beherrschen und ob Sie eben jetzt im Verkehr sich richtig verhalten können. Nun stellen Sie sich mal vor, Herr Tichtmeier, Sie sitzen in Ihrem Wagen. Entschuldigen Sie mal, aber Sie sagen das jetzt schon wieder falsch, ne? Weil ich hab ja noch gar keinen Wagen, ne? Ich hab zwar so einen kleinen Lloyd 600, nicht, von meinem Schwager an der Hand, so Leukoplastbomber, sagt man ja, ne? Und da lässt er mir noch die Bedenkzeit für, ne? Also 800 Mark will er dafür haben, ich weiß es ja nicht. Ja, nur Gott, das ist ja nun Ihre Privatsache, Herr Tichtmeier, das interessiert uns hier ja weniger. Also nun, Sie müssen sich mal vorstellen, Sie hätten nun diesen Wagen gekauft und wollen eine Fahrt antreten. Was müssen Sie da schon bedenken? Das geht ja schon vor Antritt der Fahrt los. Was gibt es da alles, nicht wahr? Sie wissen ja. Also wenn ich jetzt mit diesen Leukoplastbomben... Ach Gott, womit ist ja ganz gleichgültig. Sie wollen fahren. Nicht? Das geht doch schon vorher los. Was müssen Sie tun? Jawohl, es geht vorher los. Das heißt, also ich gehe los, ne, drumrum um mein Auto und begucke es. Nicht? Gucke ich, ob die Räder, alles schön Luft drin ist, überprüfe ich die Schläuche, ne? Das heißt, vielleicht hat er auch Schlauchlose. Dann ist das angenehmer, wenn der Wagen hinterher platzt. Was ist los? Was tut der? Ja, bei Schlauchloser, nicht? Wenn das platzt, dann platzt es langsamer, nicht? Also, dass ich vielleicht sogar noch bis zur Tankstelle oder sogar noch nach Hause komme. Nicht? Ach so, ja. Nun, schön. Gut, ich weiß, was Sie meinen. Also, das haben Sie jetzt geprüft, die Bereifung ist in Ordnung und nun fahren Sie doch los. Nein, dann gehe ich in meinen Wagen und prüfe da drin auch noch weiter. Ja, gut, was nämlich? Am Lichtknöpfchen drücke ich schon mal drauf. Und dem Winker betätige ich, ne, Fahrtrichtungsanzeige, alles, weil wenn ein anderer Nachbar, nicht Nachbar, sondern, wie heißt er, Verkehrsteilnehmer, ne, wenn der hinter mir herfährt, dass ich ihm meine Absicht kundtue mit den Fahrtrichtungsanzeigen, also dass der mir nicht da drauf bumst, wenn ich mal einbiege. Ja, schön. Also, das haben Sie nun da, die Beleuchtung und den Winker, das haben Sie alles überprüft und nun fahren Sie los? Nein, ich steige wieder aus. Wieso das denn? Ja, ich sagte doch eben, dass ich auf dem Lichtknöpfchen gedrückt hab, ne? Und deshalb steige ich wieder aus. Wieso? Weil Sie aufs Licht gedrückt haben, steigen Sie wieder aus? Was soll das denn heißen? Ja, ich war doch da drin Und jetzt steige ich aus, weil ich draußen die Sache kontrollieren muss, ne, ob an ist. Also Licht, alles, ne, weil die Verantwortung kann mir kein Mensch abnehmen und ich muss es selbst verantworten. Ja, gut, schön, also das, schön. Also, und nun aber jetzt mal, Herr Tichtmeier, Herrgott, Sie, nun fahren Sie doch mal. Sie kommen ja überhaupt nicht ans Ziel. Jetzt können Sie doch losfahren. Ja, ich kann noch nicht los. Ich hab ja noch nicht getankt. Na ja, schön, also, und dann? Und dann gehe ich im Wagen und bin ein Verkehrsteilnehmer, schon wenn ich nur da am Steuer sitze. Und komme ich in eine Flensburger Kartei, ne? Weil, also wenn ich mir dann irgendwas für Stückchen erlaube, haben die mich gleich am Kragen, ne? Ich darf höchstens 0,8 Promille bei mir haben. Das ist wegen den neuen Verkehrsminister, nicht? Weil der da leider nicht mehr genehmigt, ne? Ja, und da kann man höchstens noch 2 Pils und 2 Doppelkorn, ne, dann ist schon Feierabend, nicht? Und sonst kommen die nachher von der Polizei und muss man in eine Tüte blasen und da färbt sich die Luft bunt, ne, und dann wissen die, dass ich blau bin, ne, und das will man ja schließlich vermeiden, also hat keinen Wert. Ja, schön, das ist ja selbstverständlich, dass man sich nicht unter Alkoholeinfluss in den Verkehr begibt. Also, und jetzt, aber nun möchte ich mal was gibt's jetzt, wenn Sie fahren? Was ist da? Zum Beispiel, Sie kommen an einen solchen Zebrastreifen, nicht wahr? Der läuft da über die Straße und was müssen Sie da beachten? Ja, dann muss ich den beachten, den Zebrastreifen, muss ich da schön spinksen, ne, ob vielleicht Passanten sich bewegen oder schon mal eine alte Oma, ne, oder ein Opa mit dem Krückstock da so hergehen und dann muss ich die beobachten, ob die vielleicht wieder rückwärts gehen, ne, oder also Stückchen machen, ne? Ja, und weiter. Jawohl, weiter. Also ich fahre da drüber weiter, also nicht über die Oma, ne, sondern habe ich ja aufgepasst, sondern über den Streifen. Und dann muss ich weiter meine Aufmerksamkeit lenken, ne? Weil vielleicht sind da Kinder mit dem Ball am Spielen, dass der Ball unter mein Fahrzeug rollt und die Kinder auch hinterher. Und das darf ich dann am besten vermeiden. Ne? Oder es ist ein Betrunkener, liegt auf der Fahrbahn und schläft sich da mal so ein bisschen aus. Ne? Dann darf ich da auch, also, ja, darf ich den auch nicht einfach totfahren, ne? Oder wenn ein Pferdefuhrwerk ist, darf ich nicht so dicht dran vorbeifahren, weil wenn mich das Pferd dann erkennt, erschreckt er sich, ne? Und fängt an zum Laufen. Und alle diese Dinge muss ich schön beobachten. Und das Menschenleben und der Paragraph 1. Ja, da sagen Sie nur mal etwas. Also, jetzt kommen Sie mal zur Sache. Paragraph 1, das möchte ich gern mal von Ihnen hören. Was ist denn damit los? Was besagt der? Also, der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, ja, der ist sehr wichtig, ne? Ja, nun Gott, aber was denn? Seien Sie doch nicht so umständlich. Ich möchte wissen, wie ist der Wortlaut? Was sagt der Paragraph? Jawohl, Der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, darf ich meine Mitmenschen nur so viel behindern, als nach den Umständen, als meine Umstände, als meine Umstände es, ja, ich weiß auch nicht, also jetzt bin ich auch richtig nervös. Ja, nur Gott, nur seien Sie doch nicht nervös, sondern es war ja schon ganz, richtig. Also, nur nach den Umständen, darf ich meine Mitmenschen belästigen. Und das ist nicht viel, ne? Da komme ich nicht weit mit. Naja, schön. Gut. Nun mal angenommen, Sie haben einen Unfall gehabt. Was ist dann? Ja, einen Unfall ist es am besten, wenn ich überhaupt keinen Unfall habe. Ja, nur aber Gott noch mal! Sie haben eben einen gehabt! Herrgott, das kann ja dahingestellt sein, ob Sie schuld sind oder ein anderer Verkehrsteilnehmer, aber es ist eben jetzt mal dazu gekommen. Ich weiß, hat eine Karambolage gegeben und bitteschön. Also was ist denn dann wichtig? Ja, wenn ich einen Unfall, eine Karambolage habe, ist es wichtig, wenn ich ein Stück Kreide habe. Was ist los? Dass ich damit auf die Straße das aufzeichne, wie der andere mir da so mit Schmackes dazwischen gesaust ist. Ne? Und das ist dann auch wichtig für die Versicherung, ne? Das heißt, für den seiner ist schon gar nicht schön, ne? Weil die muss dann zahlen von uns Söhnen, ne? Aber ich kann das dann, ich kann den dann da überführen. Ja, nur Gott. Aber ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Was müssen Sie im Falle eines Unfalls tun? Oder was dürfen Sie auf gar keinen Fall tun? Was ist da am allerwichtigsten? Jawohl, wichtig ist, allerwichtigst, ne, die ist für mich die Fahrerflucht. Was? Also darf ich nicht machen, ne, fliehen, sondern man muss schon mal Mensch bleiben und an dem Unfallorte verweilen, nicht, weil das hat sogar noch den Vorteil, ich muss ja gucken, ob der andere vielleicht auch noch aus seinem Führerhaus rausklettert und dann weiß ich, dass der auch noch lebt, ne? Und dann ist das eine freudige Überraschung, ne? Dass hinterher auch nicht der Gewissenswurm, also mein Gewissenswurm ist dann, ist die Sache schon besser dafür, ne? Nur darf ich die Sache nicht zugeben, weil die Versicherung das nicht haben will, ne? Und sonst nimmt sich die da auch nichts an. Und muss ich also da, darf ich's nicht zugeben. Ja, schön. Ach Gott, ja. Nun, was ist eben, wie können Sie denn überhaupt vermeiden, dass ein Unfall entsteht? Ja, ich kann es durch meine Fahrweise vermeiden und kriege ich auch eine Armbanduhr hinterher, wenn ich es auf lange Zeit vermeide, nicht? Und meine Fahrweise muss ich immer den Paragraph 1 dabei haben und wenn meinetwegen das eine alte Oma vor mir hergeht, muss ich es mir sagen, dass es vielleicht meine Mutter wäre, nicht? Oder mein kleines Töchterchen. Ja, und das will man ja auch nicht, dass sie da einfach zu Tode kommen im Straßenverkehr, ne? Oder könnte sogar meine eigene Frau sein, ne? Das heißt, also, ich lebe ja in Scheidung, ne? Deshalb wäre da die Sache schon nicht so, naja, ich meine, darf man eigentlich gar nicht dran denken, weil das ist ja dann trotzdem auch noch ein Menschenleben, ne? Und deshalb muss ich es immer vor Augen haben. Ja, jetzt mal vor Augen haben. Ach Gott, das ist ja zum Verzweifeln. Wie viel sind denn da noch? Ach Gott, da ist ja noch ein gutes Dutzend. Also, Herr Tichtmeier, nun, wir müssen ja mal zum Ende kommen. Was ist nun, wenn es geregnet hat? Ist nass. Ja, und? Glatt. Ja, was müssen Sie denn dann? Wie müssen Sie dann auch Rücksicht nehmen? Jawohl, auf den Paragraph 1 muss ich auch wieder Rücksicht nehmen und darf meine Mitmenschen nur so viel nass machen, also nur nach die Umstände darf ich einen nass spritzen. Sonst, wenn ich da nicht war, vielleicht so ein alter Herr nass gespritzt ist und dann kann der hinterher vielleicht Grippe kriegen oder Lungenentzündung und da muss man Mensch bleiben. Ja, und was ist, wenn es dunkel ist? Das ist aber jetzt die letzte Frage. Nun nehmen Sie sich doch mal zusammen. Herr Gott, nochmal, das ist ja schrecklich, was Sie da alles von sich geben. Also, was ist, wenn es jetzt dunkel ist? Sie fahren bei Nacht. Bei Nacht muss ich meine Fahrweise die Dunkelheit gerecht werden, ne? Und die Ruhe, also, dass die Mitmenschen gern Ruhe hätten, darf ich keine Auspuffgase von mir geben? Ja, nur Gott, ja, ja. Was aber, wie dürfen Sie denn dann? Dürfen Sie da auch so schnell fahren wie tagsüber oder was ist das? Nein, das natürlich nicht. Also, bei Dunkelheit darf ich meine Fahrweise nur so schnell fahren, wie weit ich gucken kann, wenn ich einen Tod fahre. Also, dass ich das gerade noch schön sehen muss, ne? Sonst hat das ja keinen Wert. Ja, Herr Tichtmeier, ich glaube, bei Ihnen hat das auch nicht sehr viel Wert. Also, bitteschön, dann setzen Sie sich mal wieder hin, ob ich Ihnen natürlich mit derartigen Kenntnissen, ob ich Sie da auf die nicht mal in den Verkehr auf die Menschen loslassen kann, das muss ich mir dann noch mal überlegen. Also, dann der Nächste, bitte.